Das wirksame Umkühlungsmittel für Maissamen, das von den Wissenschaftlern des Instituts für Chemisierung der Landwirtschaft bei der Akademie der Landwirtschaftswissenschaften der DVK entwickelt wurde, bringt in der Realität großen Nutzen. Dieses Umkühlungsmittel enthält verschiedene Substanzen, die die Insekten vertilgen, die Schädlinge unter der Erde bekämpfen, die Erde keimfrei machen und das Wachstum von Mais und das Sprießen von Saaten fördern. Daher ist es sehr wirkungsvoll. Mit diesem Umkühlungsmittel für Samen kann man die Keimungsrate von Mais zu mehr als 99% sichern und 500 Kilogramm mehr Mais pro Hektar ernten.